Luft, laut wie Mercedes Benz Luft. Wisst wie wir wohl die Kämme, doch du steck lieber wie ein Animal. Ein Animal, hey, geh dir mehr nicht, fuck die Fakes, da bist du fest. Hey, oh ja, yeah, das ist mein Leben, ich geh jetzt mit dir in Leben. Nee, ik kan het niet aan.